So war denn also das Programm festgestellt. Und nachdem Dubslav mit Engelkes Hilfe seinen noch ziemlich neuen weißen Filzhut, den er sehr schonte, mit einem wotanartigen schwarzen Filzhut vertauscht und einen schweren Eichenstock in die Hand genommen hatte, brach man auf, um zunächst auf den als erste Sehenswürdigkeit festgesetzten Aussichtsturm hinaufzusteigen. Der Weg dahin, keine 100 Schritte, führte durch einen sogenannten Poetensteig. »Ich weiß nicht«, sagte Dubslav, »warum meine Mutter diesen etwas anspruchsvollen Namen hier einführte. So viel mir bekannt hat sich hier niemals was betreffen lassen, was zu dieser Rangerhöhung einer ehemaligen Taxushecke hätte Veranlassung geben können. Und ist auch recht gut so.« »Warum gut, Papa?« »Nun, nimm es nicht übel«, lachte Dubslav, »du sprichst ja, wie wenn du selber einer wärst. Im Übrigen räume ich dir ein, dass ich kein rechtes Urteil über derlei Dinge habe. Bei den Kürassieren war keiner, und ich habe überhaupt nur einmal einen gesehen, mit einem kleinen Verdruss und einer Goldbrille, die er beständig abnahm und putzte. Natürlich bloß ein Männchen, klein und eitel, aber sehr elegant.« »Elegant?« fragte Chaco. »Dann stimmt's nicht. Dann haben wir so gut wie keinen gesehen.« Unter diesem Gespräche waren sie bis an den Turm gekommen, der in mehreren Etagen und zuletzt auf bloßen Leitern anstieg. Man musste schwindelfrei sein, um gut hinaufzukommen. Oben aber war es wieder gefahrlos, weil eine feste Wandung das Podium umgab. Rex und Chaco hielten Umschau. Nach Süden hin lag das Land frei. Nach den drei anderen Seiten hin aber war alles mit Waldmassen besetzt, zwischen denen gelegentlich die sich hier auf weite Meilen hinziehende Seenkette sichtbar wurde. Der nächste See war der Stechlin. »Wo ist nun die Stelle?« fragte Chaco. »Natürlich die, wo es sprudelt und strudelt.« »Sehen Sie die kleine Buchtung da mit der weißen Steinbank?« »Jawohl, ganz deutlich.« »Nun, von der Steinbank aus, keine zwei Bootslängen in den See hinein. Da haben Sie die Stelle, die, wenn es sein muss, mit Java telefoniert.« »Ich gebe was drum«, sagte Chaco, »wenn jetzt der Hahn zu krähen anfinge.« »Diese kleine Aufmerksamkeit muss ich Ihnen leider schuldig bleiben und habe überhaupt da nach rechts hin nichts anderes mehr für Sie als die roten Ziegeldächer, die sich zwischen dem Waldrand und dem See wie auf einem Bollwerk hinziehen. Das ist Kolonie Globsow. Da wohnen die Glasbläser und dahinter liegt die Glashütte. Sie ist noch unter dem alten Fritzen entstanden und heißt die Grüne Glashütte.« »Die Grüne? Das klingt ja beinahe wie aus einem Märchen.« »Ist aber eher das Gegenteil davon. Sie heißt nämlich so, weil man da grünes Glas macht. Allergewöhnlichstes Flaschenglas. An Rubinglas mit Goldrand dürfen Sie hier nicht denken. Das ist nichts für unsere Gegend.« Und damit kletterten sie wieder hinunter und traten nach Passierung des Schlossvorhofs auf den quadratischen Dorfplatz hinaus, an dessen einer Ecke die Schule gelegen war. Es musste die Schule sein, das sah man an den offenstehenden Fenstern und Malven davor. Und als die Herren bis an den grünen Staketenzaun heran waren, hörten sie auch schon den prompten Schulgang da drinnen. Erst die scharfe, kurze Frage des Lehrers und dann die sofortige Massenantwort. Im nächsten Augenblick, unter Vorantritt Dubslavs, betraten alle den Flur und weil ein kleiner weißer Kläffer sofort furchtbar zu bellen anfing, erschien Krippenstapel, um zu sehen, was los sei. »Morgen, Krippenstapel«, sagte Dubslav, »ich bringe Ihnen Besuch.« »Sehr schmeichelhaft, Herr Baron.« »Ja, das sagen Sie, wenn's nur wahr ist. Aber unter allen Umständen lassen Sie den Baron aus dem Spiel.« »Sehen Sie, meine Herren, mein Freund Krippenstapel ist ein ganz eigenes Haus. Alltags nennt er mich Herr von Stechlin, den Major unterschlägt er. Und wenn er ärgerlich ist, nennt er mich gnädiger Herr. Aber so wie ich mit Fremden komme, betitelt er mich Herr Baron. Er will was für mich tun.« Krippenstapel, still vor sich hinschmunzelnd, hatte mittlerweile die Tür zu der seiner Schulklasse gegenübergelegenen Wohnstube geöffnet und bat die Herren, eintreten zu wollen. Sie nahmen auch jeder einen Stuhl in die Hand, aber stützten sich nur auf die Lehne, während das Gespräch zwischen Dubslav und dem Lehrer seinen Fortgang nahm. »Sagen Sie, Krippenstapel, wird's denn überhaupt gehen? Sie sollen uns natürlich alles zeigen und die Schule ist noch nicht aus.« »Oh, gewiss geht es, Herr von Stechlin.« »Na, hören Sie, wenn der Hirt fehlt, rebelliert die Herde.« »Nicht zu befürchten, Herr von Stechlin. Da war einmal ein Burgemeister, 48er Zeit, Namen will ich lieber nicht nennen. Der sagte, wenn ich meinen Stiefel ans Fenster stelle, regiere ich die ganze Stadt. Das war mein Mann. Richtig, den habe ich auch noch gekannt. Ja, der verstand es. Überhaupt immer in der Furcht des Herrn. Dann geht alles am besten. Der Hauptregente bleibt doch der Krückstock. Der Krückstock, bestätigte Krippenstapel. Und dann freilich die Belohnungen. Belohnungen, lachte Dubslav, aber Krippenstapel, wo nehmen Sie die denn her? Oh, die hat's schon, Herr von Stechlin, aber immer mit Verschiedenheiten. Ist es was Kleines, so kriegt der Junge bloß einen Katzenkopf weniger. Ist es aber was Großes, dann kriegt er eine Wabe. Eine Wabe, richtig. Davon haben wir schon heute früh beim Frühstück gesprochen, als ihr Honig auf den Tisch kam. Ich habe den Herrn dabei gesagt, Sie wären der beste Imker in der ganzen Grafschaft. Zu viel Ehre, Herr von Stechlin. Aber das darf ich sagen. Ich verstehe es. Und wenn die Herren mir folgen wollen, um das Volk bei der Arbeit zu sehen, es ist jetzt gerade beste Zeit. Alle waren einverstanden. Und so gingen sie denn durch den Flur bis in Hof und Garten hinaus und nahmen hier Stellung vor einem offenen Etagenschuppen, drin die Stöcke standen. Nicht altmodische Bienenkörbe, sondern richtige Bienenhäuser, nach der Dierschanzen-Methode, wo man alles herausnehmen und jeden Augenblick in das Innere bequem hineingucken kann. Krippenstapel zeigte denn auch alles und Rex und Chaco waren ganz aufrichtig interessiert. Nun aber, Herr Lehrer Krippenstapel, sagte Chaco, nun bitte geben Sie uns auch einen Kommentar. Wie ist das mit den Bienen? Soll ja was ganz Besonderes damit sein. Ist es auch, Herr Hauptmann. Das Bienenleben ist eigentlich feiner und vornehmer als das Menschenleben. Feiner, das kann ich mir schon denken, aber auch vornehmer? Was Vornehmeres als den Menschen gibt es nicht. Indessen, wie es damit auch sei, ja oder nein, sie machen einen nur immer neugieriger. Ich habe mal gehört, die Bienen sollen sich auf das Staatliche so gut verstehen. Beinahe vorbildlich. So ist es auch, Herr Hauptmann. Und eines ist ja da, worüber sich als Thema vielleicht reden lässt. Da sind nämlich in jedem Stock drei Gruppen oder Klassen. In Klasse 1 haben wir die Königin. In Klasse 2 haben wir die Arbeitsbienen, die, was für alles Arbeitsvolk wohl eigentlich immer das Beste ist, geschlechtslos sind. Und in Klasse 3 haben wir die Drohnen. Die sind männlich, worin zugleich ihr eigentlicher Beruf besteht. Denn im Übrigen tun sie gar nichts. Interessanter Staat, gefällt mir. Aber immer noch nicht vorbildlich genug. Und nun bedenken Sie, Herr Hauptmann, winterlang haben Sie so dagesessen und gearbeitet oder auch geschlafen. Und nun kommt der Frühling und das erwachende neue Leben ergreift auch die Bienen, am mächtigsten aber die Klasse 1, die Königin. Und sie beschließt nun mit ihrem ganzen Volke, einen Frühlingsausflug zu machen, der sich für sie persönlich sogar zu einer Art Hochzeitsreise gestaltet, so muss ich es nennen. Unter den vielen Drohnen nämlich, die ihr auf der Ferse sind, wählt sie sich einen Begleiter, man könnte sagen einen Tänzer, der denn auch berufen ist, alsbald in eine noch intimere Stellung zu ihr einzurücken. Etwa nach einer Stunde kehrt die Königin und ihr Hochzeitszug in die beengenden Schranken ihres Staates zurück. Ihr Dasein hat sich inzwischen erfüllt. Ein ganzes Geschlecht von Bienen wird geboren, aber weitere Beziehungen zu dem bewussten Tänzer sind ein für allemal ausgeschlossen. Es ist das gerade das, was ich vorhin als fein und vornehm bezeichnet habe. Bienenköniginnen lieben nur einmal. Die Bienenkönigin liebt und stirbt. Und was wird aus der bevorzugten Drohne, aus dem Prinzessinnentänzer, dem Prince Consort, wenn dieser Titel ausreicht? Dieser Tänzer wird ermordet. Nein, Herr Lehrer Krippenstapel, das geht nicht. Unter dieser letzten Mitteilung bricht meine Begeisterung wieder zusammen. Das ist ja schlimmer als der heinische Asra. Der stirbt doch bloß, aber hier haben wir Ermordung. Sagen Sie, Rex, wie stehen Sie dazu? Das monogamische Prinzip, woran doch schließlich unsere ganze Kultur hängt, kann nicht strenger und überzeugender demonstriert werden. Ich finde es großartig. Chaco hätte gern geantwortet, aber er kam nicht dazu, weil in diesem Augenblick Dubslav darauf aufmerksam machte, dass man noch viel vor sich habe. Zunächst die Kirche. Seine Hochwürden, der wohl eigentlich dabei sein müsste, wird es nicht übel nehmen, wenn wir auf ihn verzichten. Aber Sie, Krippenstapel, können Sie? Krippenstapel wiederholte, dass er Zeit voll aufhabe. Zudem schlug die Schuluhr und gleich beim ersten Schlage hörte man, wie es drinnen in der Klasse lebendig wurde und die Jungens in ihren Holzpantinen über den Flur weg auf die Straße stürzten. Draußen aber stellten sie sich militärisch auf, weil sie mittlerweile gehört hatten, dass der gnädige Herr gekommen sei. »Euren Jungs«, sagte Dubslav an einen kleinen Schwarzhaarigen herantretend. »Bis von Globso?« »Denken Sie, Herr, von Dago. Na, lernst auch gut?« Der Junge grinte. »Wann war denn Fehrbellin?« 18. Juni. Und Leipzig? 18. Oktober. Immer 18er bei uns. Das ist recht, Junge. Da. Und dabei griff er in seinen Rock und suchte nach einem Nickel. Sehen Sie, Hauptmann, Sie sind ein bisschen ein Spötter, so viel habe ich schon bemerkt. Aber so muss es gemacht werden. Der Junge weiß von Fehrbellin und von Leipzig und hat ein kluges Gesicht und steht Rede und Antwort und rote Backen hat er auch. Sieht er aus, als ob er einen Kummer hätte? Oder einen Gram ums Vaterland? Unsinn. Ordnung und immer feste. Na, solange ich hier sitze, solange hält's noch. Aber freilich, es kommen andere Tage. Woldemar lächelte. Na, fuhr der Alte fort, will mich trösten. Als der alte Fritz zu sterben kam, dachte er auch, nun ginge die Welt unter. Und sie steht immer noch und wir Deutsche sind wieder oben auf. Ein bisschen zu sehr. Aber immer besser als zu wenig. Inzwischen hatte sich Krippenstapel in seiner Stube proper gemacht, schwarzer Rock, mit dem Inhaberband des Adlers von Hohenzollern, den ihm sein gütiger Gutsherr verschafft hatte. Statt des Hutes, den er in der Eile nicht hatte finden können, trug er eine Mütze von sonderbarer Form. In der rechten aber hielt er einen ausgehöhlten Kirchenschlüssel, der wie eine rostige Pistole aussah. Der Weg bis zur Kirche war ganz nah, und nun standen sie dem Portal gegenüber. Rex, zu dessen Ressort auch Kirchenbauliches gehörte, setzte sein Pinsnet auf und musterte. Sehr interessant. Ich setze das Portal in die Zeit von Bischof Luger. Prämonstratenserbau. Wenn mich nicht alles täuscht, Anlehnung an die Brandenburger Krypte. Also sagen wir 1200. Wenn ich fragen darf, Herr von Stechlin, existieren Urkunden? Und war vielleicht Herr von Quast schon hier? Oder Geheimrat Adler, unser bester Kenner? Dubslav geriet in eine kleine Verlegenheit, weil er sich einer solchen Gründlichkeit nicht gewärtigt hatte. Herr von Quast war einmal hier, aber in Wahlangelegenheiten. Und mit den Urkunden ist es gründlich vorbei, seit Wrangel hier alles niederbrannte. Wenn ich von Wrangel spreche, meine ich natürlich nicht unseren Vater Wrangel, der übrigens auch keinen Spaß verstand, sondern den Schillerschen Wrangel. Und außerdem, Herr von Rex, ist es schwer für einen Laien. Aber Sie, Krippenstapel, was meinen Sie? Rex, über den plötzlich etwas von Dienstlichkeit gekommen war, zuckte zusammen. Er hatte sich an Herrn von Stechlin gewandt, wenn nicht als einen Wissenden, so doch als an einen Ebenbürtigen. Und dass jetzt Krippenstapel aufgefordert wurde, das entscheidende Wort in dieser Angelegenheit zu sprechen, wollte ihm nicht recht passend erscheinen. Überhaupt, was wollte diese Figur, die doch schon stark die Karikatur streifte? Schon der Bericht über die Bienen und namentlich, was er über die Haltung der Königin und den Prince Consort gesagt hatte, hatte so merkwürdig anzüglich geklungen. Und nun wurde dieses Schulmeister-Original auch noch aufgefordert, über bauliche Fragen und aus welchem Jahrhundert die Kirche stamme, sein Urteil abzugeben. Er hatte wohlweislich nach Quast und Adler gefragt. Und nun kam Krippenstapel. Wenn man durchaus wollte, konnte man das alles patriarchalisch finden. Aber es missfiel ihm doch. Und leider war Krippenstapel, der zu seinen sonstigen Sonderbarkeiten auch noch den ganzen Trotz des Autodidakten gesellte, keineswegs angetan, die kleinen Unebenheiten, in die das Gespräch hineingeraten war, wieder glatt zu machen. Er nahm vielmehr die Frage, Krippenstapel, was meinen Sie, ganz ernsthaft auf und sagte, wollen verzeihen, Herr von Rex, wenn ich unter Anlehnung an eine neuerdings erschienene Broschüre des Oberlehrers Tucheband in Templin zu widersprechen wage. Dieser Grafschaftswinkel hier ist von mehr mecklenburgischem und uckermärkischem als brandenburgischem Charakter. Und wenn wir für unsere Stechline Kirche nach Vorbildern forschen wollen, so werden wir sie wahrscheinlich in Kloster Himmelfort oder Gransee zu suchen haben, aber nicht in Dom Brandenburg. Ich möchte Ihnen zusetzen dürfen, dass Oberlehrer Tuchebands Aufstellungen, soviel ich weiß, unwidersprochen geblieben sind. Czako, der diesem aufflackernden Kampfe zwischen einem Ministerialassessor und einem Dorfschulmeister mit größtem Vergnügen folgte, hätte gern noch weitere Scheite hinzugetragen. Woldemar aber empfand, dass es höchste Zeit sei, zu intervenieren und bemerkte, nichts sei schwerer, als auf diesem Gebiete Bestimmungen zu treffen. Ein Satz, den übrigens sowohl Rex wie Krippenstapel ablehnen zu wollen schienen, und dass er vorschlagen möchte, lieber in die Kirche selbst einzutreten, als hier draußen über die Säulen und Kapitelle weiter zu debattieren. Man fand sich in diesen Vorschlag. Krippenstapel öffnete die Kirche mit seinem Riesenschlüssel und alle traten ein. Gleich nach 12. Woldemar hatte sich wie geplant schon lange vorher, um bei Lorenzen vorzusprechen, von den anderen Herren getrennt, waren Dubslav, Rex und Czako von dem Globsower Ausfluge zurück. Und Rex, feiner Mann, der er war, war bei Passierung des Vorhofs verbindlich an die mit Zinn ausgelegte blanke Glaskugel herangetreten, um ihr, seine mutmaßlichen Produkte der eben besichtigten grünen Glashütte, seine Ministerialaufmerksamkeit zu schenken. Er ging dabei so weit, von Industriestaat zu sprechen. Czako, der gemeinschaftlich mit Rex in die Glaskugel hineinguckte, war mit allem einverstanden, nur nicht mit seinem Spiegelbilde. Wenn man nur bloß etwas besser aussähe. Rex versuchte zu widersprechen, aber Czako gab nicht nach und versicherte, ja, Rex, Sie sind ein schöner Mann, Sie haben eben mehr zuzusetzen. Und da bleibt denn immer noch was übrig. Oben auf der Rampe stand Engelke. Nun, Engelke, wie steht's? Woldemar und der Pastor schon da? Nein, gnädiger Herr, aber ich kann die Christel schicken. Nein, nein, schicke nicht, das stört bloß. Aber warten wollen wir auch nicht. Es war doch weiter nach Globsow, als ich dachte. Das heißt, eigentlich war es nicht weiter, bloß die Beine wollen nicht mehr recht und hat solche Anstrengungen bloß das eine Gute, dass man hungrig und durstig wird. Aber da kommen ja die Herren. Und er grüßte von der Rampe her nach der Bohlenbrücke hinüber, über die Woldemar und Lorenzen eben in den Schlosshof eintraten. Rex ging ihnen entgegen. Dubslav dagegen nahm Czakos Arm und sagte, »Nun kommen Sie, Hauptmann, wir wollen derweil ein bisschen recherchieren und uns einen guten Platz aussuchen. Mit der Ewin Veranda, das ist nichts. Unter der Markise steht die Luft wie eine Mauer und ich muss frische Luft haben. Vielleicht erstes Zeichen von Hydropsie. Kann eigentlich Fremdwörter nicht leiden, aber mitunter sind sie doch ein Segen, wenn ich so zwischen Hydropsie und Wassersucht die Wahl habe, bin ich immer für Hydropsie.« Wassersucht hat sowas kolossal Anschauliches. Unter diesen Worten waren sie bis in den Garten gekommen, an eine Stelle, wo viel Buchsbaum stand, dem Poetensteige, grad gegenüber. Sehen Sie hier, Hauptmann, das wäre sowas. Niedrige Buchsbaumwand, da haben wir Luft und doch keinen Zug, denn vor Zug muss ich mich auch hüten wegen Rheumatismus oder vielleicht ist es auch Gicht. Und dabei hören wir das Plätschern von meiner Sanssouci-Fontäne. Was meinen Sie? Kapital, Herr Major. Ach, lassen Sie doch den Major. Major klingt immer so dienstlich. Also hier, Engelke, hier decke den Tisch. Und stell auch ein paar Fuchschen oder was gerade blüht in die Mitte. Nur nicht Astern. Astern sind ganz gut, aber doch sozusagen unterm Stand und sehen immer aus wie ein Bauerngarten. Und dann mache dich in den Keller und hol uns was Ordentliches herauf. Du weißt ja, was ich zum Frühstück am liebsten habe. Vielleicht hat Hauptmann Czako denselben Geschmack. Ich weiß noch nicht, um was es sich handelt, Herr von Stechlin, aber ich möchte mich für Übereinstimmung schon jetzt verbürgen. Inzwischen waren auch Woldemar, Rex und der Pastor vom Gartensalon her auf die Veranda hinausgetreten und Dubslav ging ihnen entgegen. Guten Tag, Pastor. Na, das ist recht. Ich dachte schon, Woldemar würde von Ihnen annektiert werden. Aber Herr von Stechlin, Ihre Gäste und Woldemars Freunde, betonen Sie das nicht so, Lorenzen. Es gibt Umgangsformen und Artigkeitsgesetze, gewiss, aber das alles reicht nicht weit, was der Mensch am ehesten durchbricht. Das sind gerade solche Formen. Und wer sie nicht durchbricht, der kann einem auch leid tun. Wie geht es denn in der Ehe? Haben Sie schon einen Mann gesehen, der die Formen wahrt, wenn seine Frau ihn ärgert? Ich nicht. Leidenschaft ist immer siegreich. Ja, Leidenschaft, aber Woldemar und ich sind auch in Leidenschaft. Sie haben die Freundschaftsleidenschaft, Orest und Pylades. Sowas hat's immer gegeben. Und dann, was noch viel mehr sagen will. Sie haben nebenher die Konspirationsleidenschaft, aber Herr von Stechlin, nein, nicht die Konspirationsleidenschaft, ich nehme es zurück. Aber Sie haben dafür was anderes, nämlich die Weltverbesserungsleidenschaft. Und das ist eine der größten, die es gibt. Und wenn zwei solche Weltverbesserer zusammen sind, da können Rex und Chaco warten und da kann selbst ein warmes Frühstück warten. Sagt man noch, Déjeuner à la fourchette? Komm, Papa, wie du weißt, es ist jetzt alles Englisch. Natürlich, die Franzosen sind abgesetzt. Und ist auch recht gut so, wiewohl unsere Vettern drüben erst recht nichts taugen. Selbst ist der Mann. Aber ich glaube, das Frühstück wartet. Wirklich, es war so. Während die Herren zu zwei und zwei an der Buchsbaumwandung auf- und abschritten, hatte Engelke den Tisch arrangiert, an den jetzt Wirt und Gäste herantraten. Es war eine längliche Tafel, deren dem Rundell zugekehrte Längsseite man freigelassen hatte, was allen einen Überblick über das hübsche Gartenbild gestattete. Dubslav, das Arrangement musternd, nickte Engelke zu, zum Zeichen, dass er es getroffen habe. Dann aber nahm er die Mittelschüssel und sagte, während er sie Rex reichte, »Toujours perdrix«, das heißt, es sind eigentlich Krammetsvögel, wie schon gestern Abend, aber wer weiß, wie Krammetsvögel auf Französisch heißen. Ich wenigstens weiß es nicht. Und ich glaube, nicht einmal Tucheband wird uns helfen können. Ein allgemeines, verlegenes Schweigen bestätigte Dubslavs Vermutung über französische Vokabelkenntnis. Wir kamen übrigens vor dieser Fort dicht vor Glopso durch einen Dohnenstrich. Überall hingen noch viele Krammetsvögel in den Schleifen, was mir auffiel und was ich doch, wie so vieles Gute, meinem alten Krippenstapel zuschreiben muss. Es wäre doch eine Kleinigkeit für die Jungs, den Dunnenstrich auszuplündern, aber sowas kommt nicht vor. Was meinen Sie, Lorenzen? Ich freue mich, dass es ist, wie es ist, und dass die Dunnenstriche nicht ausgeplündert werden, aber ich glaube, Herr von Stechlin, Sie dürfen das Krippenstapel nicht anrechnen. Dubslav lachte herzlich. Da haben wir wieder die alte Geschichte. Jeder Schulmeister schulmeistert an seinem Pastor herum und jeder Pastor pastort über seinen Schulmeister. Ewige Rivalität. Der natürliche Zug ist doch, dass die Jungs nehmen, was sie kriegen können. Der Mensch stiehlt wie ein Rabe. Und wenn er es mit einmal unterlässt, so muss das doch einen Grund haben. Den hat es auch, Herr von Stechlin, bloß einen anderen. Was sollen Sie mit einem Krammetsvogel machen? Für uns ist es eine Delikatesse. Für einen armen Menschen ist es gar nichts. Knapp so viel wie ein Sperling. Ach, Lorenzen, ich sehe schon, Sie liegen da wieder mit dem Patrimonium der Enterbten im Anschlag. Sperling, das klingt ganz so. Aber so viel ist doch richtig, dass Krippenstapel die Jungs brillant in Ordnung hält. Wie ging das heute Schlag auf Schlag, als ich den kurzgeschorenen Schwarzkopf ins Examen nahm? Und wie stramm waren die Jungs und wie manierlich, als wir sie nach einer Stunde in Glopso wieder sahen. Wie sie da so fidel spielten und doch voll Respekt in allem. Frei, aber nicht frech. Das ist so mein Satz. Woldemar und Lorenzen, die nicht mit dabei gewesen waren, waren neugierig, auf welchen Vorgang sich all dies Lob des Alten bezöge. Was hat denn, fragte Woldemar, die Glopsoer Jungens mit einem Mal zu so guter Reputation gebracht? Oh, es war wirklich charmant, sagte Chaco. Wir steckten noch unter den Waldbäumen, als wir auch schon Stimmen wie Kommandorufe hörten. Und kaum, dass wir auf einen freien, von Kastanien umstellten Platz hinausgetreten waren, eigentlich war es wohl schon ein großer Fabrikhof, so sahen wir uns wie mitten in einer Bataille. Rex nickte zustimmend, während Chaco fortfuhr. Auf unserer Seite stand die bis dahin augenscheinlich siegreiche Partei, deren weiterer Angriff aber wegen der guten gegnerischen Deckung mit einem Male stoppte. Kaum zu verwundern. Denn eben diese Deckung bestand aus wohl 1000 ein großes Karree bildenden Glasballons, hinter die sich die geschlagene Truppe wie hinter einer Barrikade zurückgezogen hatte. Da standen sie nun und nahmen ein mit den massenhaft umherliegenden Kastanien geführtes Feuergefecht auf. Die meisten ihrer Schüsse gingen zu kurz und fielen klappernd wie Hagel auf die Ballons nieder. Ich hätte dem Spiel, ich weiß nicht wie lange, zusehen können. Als man unserer aber ansichtig wurde, stob alles unter Hurra und Mützenschwenken auseinander. Überall sind Fotografen, nur wo sie hingehören, da fehlen sie. Genauso wie bei der Polizei. Dubslav hatte schmunzelnd der Schilderung zugehört. Hören Sie, Hauptmann, Sie verstehen's aber. Sie können mit einem Dukaten den großen Kurfürsten vergolden. Ja, sagte Rex, seinen Partner plötzlich im Stiche lassend. Das tut unser Freund Chaco nicht anders. Drei Viertel ist immer Dichtung. Ich gebe mich auch nicht für einen Historiker aus und am wenigsten für einen korrekten Aktenmenschen. Und dabei, lieber Chaco, nahm jetzt Dubslav das Wort, dabei bleiben Sie nur. Auf Ihr Spezielles. In so wichtiger Sache müssen Sie mir aber in meiner Lieblingssorte Bescheid tun, nicht in Rotwein, den mein berühmter Miteinsiedler das natürliche Getränk des norddeutschen Menschen genannt hatte. Einer seiner mannigfachen Irrtümer, vielleicht der größte. Das natürliche Getränk des norddeutschen Menschen ist am Rhein und Main zu finden und am vorzüglichsten da, wo sich, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf, beide vermählen. Ungefähr von dieser Vermählungsstelle kommt auch der hier. Und dabei wies er auf eine vor ihm stehende Boxbeutelflasche. Sehen Sie, meine Herren, verhasst sind mir alle langen Hälse. Das hier aber, das nenne ich eine gefällige Form. Heißt es nicht irgendwo, lasst mich dicke Leute sehen oder so ähnlich? Da stimme ich zu. Dicke Flaschen, die sind mein Fall. Und dabei stieß er wiederholt mit Chaco an. Noch einmal, auf Ihr Wohl und auf Ihres, Herr von Rex. Und dann auf das Wohl meiner Globsower oder wenigstens meiner Globsower Jungs, die sich nicht bloß um Färbelin kümmern und um Leipzig, sondern, wie wir gesehen haben, auch selber ihre Schlachten schlagen. Ich ärgere mich nur immer, wenn ich diese riesigen Ballons da zwischen meinen Globsowern sehe. Und hinter dem ersten Fabrikhof, ich wollte Sie nur nicht weiter damit behelligen, da ist noch ein zweiter Hof, der sieht noch schlimmer aus. Da stehen nämlich wahre Glasungeheuer, auch Ballons, aber mit langem Hals dran. Und die heißen dann Retorten. Aber Papa, sagte Woldemar, dass du dich über die paar Retorten und Ballons nie beruhigen kannst. Solange ich nur denken kann, eiferst du dagegen. Es ist doch ein wahres Glück, dass so viel davon in die Welt geht und den armen Fabrikleuten einen guten Lohn sichert. Sowas wie Streik kommt hier ja gar nicht vor. Und in diesem Punkt ist unsere Stechliner Gegend doch wirklich noch wie ein Paradies.